als wollt's die ganze Welt satt machen, und ist die größte Not, und kein Mensch weiß sich da zu helfen. Endlich, wie nur noch ein einziges Haus übrig ist, da kommt das Kind heim und spricht nur, Töpfchen steh, da steht es und hört auf zu kochen, und wenn sie wieder in die Stadt wollten, haben sie sich durchessen müssen. Ende von Vom süßen Brei. Teil 6 von Kinder- und Hausmärchen von den Brüdern Grimm. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Eki Tebi. Der undankbare Sohn. Es saß einmal ein Mann mit seiner Frau vor der Haustür und hatten einen gebratenen Huhn vor sich stehen und wollten das zusammen verzehren. Da sah der Mann, wie sein alter Vater daherkam. Geschwind nahm er das Huhn und versteckte es, weil er ihm nichts davon gönnte. Der Alte kam, tat einen Trunk und ging fort. Nun wollte der Sohn das gebratene Huhn wieder auf den Tisch tragen. Aber als er danach griff, war es eine große Kröte geworden. Die sprang ihm ins Angesicht und saß da und ging nicht wieder weg. Und wenn sie jemand wegtun wollte, sah sie ihn giftig an, als wollte sie ihm ins Angesicht springen, so daß keiner sie anzurühren getraute. Und die Kröte mußte der undankbare Sohn alle Tage füttern, sonst fraß sie ihm aus seinem Angesicht, und also ging er in der Welt hin und her. Ende von Der undankbare Sohn. Teil 7 von Kinder- und Hausmärchen von den Brüdern Grimm. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Sebastian. Aschenputtel. Es war einmal ein reicher Mann, der lebte lange Zeit vergnügt mit seiner Frau, und sie hatten ein einziges Töchterlein zusammen. Da ward die Frau krank, und als sie todkrank war, rief sie ihre Tochter und sagte, »Liebes Kind, ich muß dich verlassen, aber wenn ich oben im Himmel bin, will ich auf dich herabsehen. Pflanz ein Bäumlein auf mein Grab, und wenn du etwas wünschest, schüttele daran, so sollst du es haben, und wenn du sonst in Not bist, so will ich dir Hilfe schicken, nur bleib fromm und gut.« Nachdem sie das gesagt, tat sie die Augen zu und starb. Das Kind aber weinte und pflanzte ein Bäumlein auf das Grab und brauchte kein Wasser hinzutragen, um es zu begießen, denn es war genug mit seinen Tränen. Der Schnee deckte ein weiß Tüchlein auf der Mutter Grab, und als die Sonne es wieder weggezogen hatte und das Bäumlein zum zweiten Mal grün geworden war, da nahm sich der Mann eine andere Frau. Die Stiefmutter aber hatte schon zwei Töchter, von ihrem ersten Mann, die waren von Angesicht schön, von Herzen aber stolz und hoffärtig und bös. Wie nun die Hochzeit gewesen und alle drei in das Haus gefahren kamen, da ging schlimme Zeit für das arme Kind an. »Was macht der garstige Unnütz in den Stuben?« sagte die Stiefmutter. »Fort mit ihr in die Küche, und wenn sie Brot essen will, muß sie's erst verdient haben, sie kann unsere Magd sein.« Da nahmen ihm die Stiefschwestern die Kleider weg und zogen ihm einen alten grauen Rock an. »Der ist gut für dich«, sagten sie, lachten es aus und führten es in die Küche. Da mußte das arme Kind so schwere Arbeit tun. Früh vor Tag aufstehen, Wasser tragen, Feuer anmachen, kochen und waschen, und die Stiefschwestern taten ihm noch alles gebrannte Herzeleid an, spotteten es, schütteten ihm Erbsen und Linsen in die Asche, da mußte es den ganzen Tag sitzen und sie wieder auslesen. Wenn es müd war, abends kam es in kein Bett, sondern mußte sich neben dem Herd in die Asche legen. Und weil es da immer in Asche und Staub herumwühlte und schmutzig aussah, gaben sie ihm den Namen Aschenputtel. Auf eine Zeit stellte der König einen Ball an, der sollte in aller Pracht 3 Tage dauern, und sein Sohn, der Prinz, sollte sich eine Gemahlin aussuchen. Dazu wurden die 2 stolzen Schwestern auch eingeladen. »Aschenputtel«, riefen sie, »komm herauf, kämme uns die Haare, bürst uns die Schuhe und schnalle sie fest, wir gehen auf den Ball zu dem Prinzen.« Aschenputtel gab sich alle Mühe und putzte sie so gut es konnte, sie gaben ihm aber nur Scheltworte dazwischen, und als sie fertig waren, fragten sie spöttisch, »Aschenputtel, du gingst wohl auch gern mit auf den Ball.« Ach ja, wie kann ich aber hingehen? Ich habe keine Kleider. Nein, sagte die Älteste, das wär mir recht, dass du dich dort sehen ließtest. Wir müssten uns schämen, wenn die Leute hörten, dass du unsere Schwester wärest. Du gehörst in die Küche, da hast du eine Schüssel voll Linsen, wann wir wiederkommen, muss sie gelesen sein. Und hüt dich, dass keine Böse darunter ist, sonst hast du nichts Gutes zu erwarten. Damit gingen sie fort, und Aschenputtel stand und sah ihnen nach, und als es nichts mehr sehen konnte, ging es traurig in die Küche und schüttete die Linsen auf den Herd, da war es ein großer, großer Haufen. Ach, sagte es und seufzte dabei, da muß ich dran lesen bis Mitternacht und darf die Augen nicht zufallen lassen, und wenn sie mir noch so weh tun, wenn das meine Mutter wüsste. Da kniete es sich vor den Herd in die Asche und wollte anfangen zu lesen, indem flogen zwei weiße Tauben durchs Fenster und setzten sich neben die Linsen auf den Herd. Sie nickten mit den Köpfchen und sagten, »Aschenputtel, sollen wir dir helfen, Linsen lesen?« »Ja«, antwortete Aschenputtel, »die schlechten ins Kröpfchen, die guten ins Töpfchen.« Und pick, pick, pick fingen sie an und fraßen die schlechten weg und ließen die guten liegen. Und in einer Viertelstunde waren die Linsen so rein, dass auch nicht eine falsche darunter war, und Aschenputtel konnte sie alle ins Töpfchen streichen. Darauf aber sagten die Tauben, »Aschenputtel, willst du deine Schwestern mit dem Prinzen tanzen sehen, so steig auf den Taubenschlag.« Aschenputtel ging ihnen nach und stieg bis auf den letzten Leiterspross, da konnte es in den Saal sehen und sah seine Schwestern mit dem Prinzen tanzen, und es flimmerte und glänzte von viel tausend Lichtern vor seinen Augen. Und als es sich satt gesehen, stieg es wieder herab, und es ward ihm schwer ums Herz und legte sich in die Asche und schlief ein. Am andern Morgen kamen die beiden Schwestern in die Küche, und als sie sahen, daß Aschenputtel die Linsen reingelesen, waren sie böse, denn sie wollten es gern schelten, und da sie das nicht konnten, huben sie an, von dem Ball zu erzählen, und sagten, »Aschenputtel, das ist eine Lust gewesen bei dem Tanz. Der Prinz, der Allerschönste auf der Welt, hat uns dazu geführt, und eine von uns wird seine Gemahlin werden.« »Ja«, sagte Aschenputtel, »ich habe die Lichter flimmern sehen, das mag recht prächtig gewesen sein.« »Ei, wie hast du das angefangen?« fragte die Älteste. »Ich hab oben auf dem Taubenstall gestanden.« Wie sie das hörte, trieb sie der Neid, und sie befahl, dass der Taubenstall gleich sollte niedergerissen werden. Aschenputtel aber mußte sie wieder kämmen und putzen. Da sagte die Jüngste, die noch ein wenig Mitleid im Herzen hatte, »Aschenputtel, wenn's dunkel wird, kannst du hinzugehen und von außen durch die Fenster gucken.« »Nein«, sagte die Älteste, »das macht sie nur faul. Da hast du einen Sack voll Wicken, Aschenputtel. Da lese die Guten und Bösen auseinander und sei fleißig. Und wenn du sie morgen nicht rein hast, so schütte ich sie dir in die Asche, und du musst hungern, bis du sie alle herausgesucht hast.« Aschenputtel setzte sich betrübt auf den Herd und schüttete die Wicken aus. Da flogen die Tauben wieder herein und taten freundlich, »Aschenputtel, sollen wir dir die Wicken lesen?« »Ja.« »Die schlechten ins Kröpfchen, die guten ins Töpfchen.« Pick, pick, pick, pick, ging's so geschwind, als wären 12 Hände da. Und als sie fertig waren, sagten die Tauben, »Aschenputtel, willst du auch auf den Ball gehen und tanzen?« »O, du mein Gott«, sagte es, »wie kann ich in meinen schmutzigen Kleidern hingehen?« »Geh zu dem Bäumlein auf deiner Mutter Grab, schüttele daran und wünsche dir schöne Kleider, komm aber vor Mitternacht wieder.« Da ging Aschenputtel hinaus, schüttelte das Bäumlein und sprach, »Bäumlein, rüttel und schüttel dich, wirf schöne Kleider herab für mich.« Kaum hatte es das ausgesagt, da lag ein prächtig silbern Kleid vor ihm, Perlen, seidene Strümpfe mit silbernen Zwickeln und silberne Pantoffel und was sonst noch dazugehörte. Aschenputtel trug alles nach Haus, und als es sich gewaschen und angezogen hatte, da war es so schön wie eine Rose, die der Tau gewaschen hat. Und wie es vor die Haustüre kam, so stand da ein Wagen mit 6 federgeschmückten Rappen und bediente dabei in Blau und Silber. Die hoben es hinein, und so ging's im Galopp zum dem Schloss des Königs. Der Prinz aber sah den Wagen vor dem Tor halten und meinte, eine fremde Prinzessin käme angefahren. Da ging er selbst die Treppe hinab, hob Aschenputtel hinaus und führte es in den Saal. Und als da der Glanz der viel tausend Lichter auf es fiel, da war es so schön, dass jedermann sich darüber verwunderte, und die Schwestern standen auch da und ärgerten sich, dass jemand schöner war wie sie. Aber sie dachten nimmermehr, dass es das Aschenputtel wäre, das zu Hause in der Asche lag. Der Prinz aber tanzte mit Aschenputtel und ward ihm königliche Ehre angetan. Er gedachte auch bei sich, ich soll mir eine Braut aussuchen, da weiß ich mir keine als diese. Für so lange Zeit in Asche und Traurigkeit lebte Aschenputtel nun in Pracht und Freude. Als aber Mitternacht kam, ehe es 12 geschlagen, stand es auf, neigte sich und wie der Prinz bat und bat, so wollte es nicht länger bleiben. Da führte es der Prinz hinab, unten stand der Wagen und wartete, und so fuhr es fort in Pracht, wie es gekommen war. Als Aschenputtel zu Haus war, ging es wieder zu dem Bäumlein auf der Mutter Grab. »Bäumlein, rüttel und schüttel dich, nimm die Kleider wieder für dich.« Da nahm der Baum die Kleider wieder, und Aschenputtel hatte sein altes Aschenkleid an, damit ging es zurück, machte sich das Gesicht staubig und legte sich in die Asche schlafen. Am Morgen darauf kamen die Schwestern, sahen verdrießlich aus und schwiegen still. Aschenputtel sagte, »Ihr habt wohl gestern Abend viel Freude gehabt.« »Nein, es war eine Prinzessin da, mit der hat der Prinz fast immer getanzt, es hat sie aber niemand gekannt und niemand gewusst, woher sie gekommen ist.« »Ist es vielleicht die gewesen, die in den prächtigen Wagen mit den 6 Rappen gefahren ist?« fragte Aschenputtel. »Woher weißt du das?« »Ich stand in der Haustüre, da sah ich sie vorbeifahren.« »In Zukunft bleib bei deiner Arbeit«, sagte die Älteste und sah Aschenputtel böse an. »Was brauchst du, in der Haustüre zu stehen?« Aschenputtel musste zum dritten Mal die 2 Schwestern putzen, und zum Lohn gaben sie ihm eine Schüssel mit Erbsen, die sollte sie reinlesen. »Und dass du dich nicht unterstehst, von der Arbeit wegzugehen«, rief die Älteste noch nach. Aschenputtel gedachte, »wenn nur meine Tauben nicht ausbleiben«, und das Herz schlug ihm ein wenig. Die Tauben aber kamen wie an dem vorigen Abend und sagten, »Aschenputtel, sollen wir dir die Erbsen lesen?« »Ja, die schlechten ins Kröpfchen, die guten ins Töpfchen.« Die Tauben pickten wieder die Bösen heraus und waren bald damit fertig, dann sagten sie, »Aschenputtel, schüttle das Bäumlein, das wird dir noch schönere Kleider herunterwerfen, geh auf den Ball, aber hüte dich, dass du vor Mitternacht wiederkommst.« Aschenputtel ging hin, »Bäumlein, rüttel dich und schüttel dich, wirf schöne Kleider herab für mich.« Da fiel ein Kleid herab, noch viel herrlicher und prächtiger als das vorige, ganz von Gold und Edelgesteinen, dabei goldgezwickelte Strümpfe und goldene Pantoffel. Und als Aschenputtel damit angekleidet war, da glänzte es recht wie die Sonne am Mittag. Vor der Türe hielt ein Wagen mit 6 Schimmeln, die hatten hohe weiße Federbüsche auf dem Kopf, und die Bedienten waren in Rot und Gold gekleidet. Als Aschenputtel ankam, stand schon der Prinz auf der Treppe und führte sie in den Saal. Und waren gestern alle über ihre Schönheit erstaunt, so erstaunten sie heute noch mehr, und die Schwestern standen in der Ecke und waren blass vor Neid, und hätten sie gewusst, dass das Aschenputtel war, das zu Haus in der Asche lag, sie wären gestorben vor Neid. Der Prinz aber wollte wissen, wer die fremde Prinzessin sei, woher sie gekommen und wohin sie fahre, und hatte Leute auf die Straße gestellt, die sollten Acht darauf haben, und damit sie nicht so schnell fortlaufen könnte, hatte er die Treppe ganz mit Pech bestreichen lassen. Aschenputtel tanzte und tanzte mit dem Prinzen, war in Freuden und gedachte nicht an Mitternacht. Auf einmal, wie es mitten im Tanzen war, hörte es den Glockenschlag. Da fiel ihm ein, wie die Tauben es gewarnt, erschrak und eilte zur Türe hinaus und flog recht die Treppe hinunter. Weil die aber mit Pech bestrichen war, blieb einer von den goldenen Pantoffeln festhängen, und in der Angst dachte es nicht daran, ihn mitzunehmen. Und wie es den letzten Schritt von der Treppe tat, da hat es 12 ausgeschlagen, da war Wagen und Pferde verschwunden, und Aschenputtel stand in seinen Aschenkleidern auf der dunklen Straße. Der Prinz war ihm nachgeeilt, auf der Treppe fand er den goldenen Pantoffel, riss ihn los und hob ihn auf, wie er aber unten hinkam, war alles verschwunden. Die Leute auch, die zur Wache ausgestellt waren, kamen und sagten, dass sie nichts gesehen hätten. Aschenputtel war froh, dass es nicht schlimmer gekommen war, und ging nach Haus. Da steckte es sein trübes Öllämpchen an, hängte es in den Schornstein und legte sich in die Asche. Es währte nicht lange, so kamen die beiden Schwestern auch und riefen, »Aschenputtel, steh auf und leucht uns!« Aschenputtel gähnte und tat, als wacht es aus dem Schlaf. Bei dem Leuchten aber hörte es, wie die eine sagte, »Gott weiß, wer die verwünschte Prinzessin ist, dass sie in der Erde begraben läg. Der Prinz hat nur mit ihr getanzt, und als sie weg war, hat er gar nicht mehr bleiben wollen, und das ganze Fest hat ein Ende gehabt. Es war recht, als wären alle Lichter auf einmal ausgeblasen worden, sagte die andere. Aschenputtel wusste wohl, wer die fremde Prinzessin war, aber es sagte kein Wörtchen. Der Prinz aber gedachte, ist dir alles andere fehlgeschlagen, so wird dir der Pantoffel die Braut finden helfen, und ließ bekannt machen, welcher der goldene Pantoffel passe, die solle seine Gemahlin werden. Aber allen war er viel zu klein, ja manche hätten ihren Fuß nicht hineingebracht und wären die zwei Pantoffel ein einziger gewesen. Endlich kam die Reihe auch an die beiden Schwestern, die Probe zu machen. Sie waren froh, denn sie hatten kleine, schöne Füße und glaubten, uns kann es nicht fehlschlagen, wäre der Prinz nur gleich zu uns gekommen. »Hört«, sagte die Mutter heimlich, »da habt ihr ein Messer, und wenn euch der Pantoffel doch zu eng ist, so schneidet euch ein Stück vom Fuß ab. Es tut ein bisschen weh, was schadet das aber, es vergeht bald und eine von euch wird Königin.« Da ging die Älteste in ihre Kammer und probierte den Pantoffel an. Die Fußspitze kam hinein, aber die Ferse war zu groß. Da nahm sie das Messer und schnitt sich ein Stück von der Ferse, bis sie den Fuß in den Pantoffel hineinzwängte. So ging sie hinaus zu dem Prinzen, und wie der sah, dass sie den Pantoffel anhatte, sagte er, das sei die Braut, führte sie zum Wagen und wollte mit ihr fortfahren. Wie er aber ans Tor kam, saßen oben die Tauben und riefen, »Rucketigu, Rucketigu, Blut ist im Schuh, der Schuh ist zu klein, die rechte Braut sitzt noch daheim.« Der Prinz bückte sich und sah auf den Pantoffel, da quoll das Blut heraus, und da merkte er, dass er betrogen war und führte die falsche Braut zurück. Die Mutter aber sagte zur zweiten Tochter, »Nimm du den Pantoffel, und wenn er dir zu kurz ist, so schneide dir lieber vorne an den Zehen ab.« Da nahm sie den Pantoffel in ihre Kammer, und als der Fuß zu groß war, da biss sie die Zähne zusammen und schnitt ein großes Stück von den Zehen ab und drückte den Pantoffel geschwind an. Wie sie damit hervortrat, meinte er, das wäre die rechte und wollte mit ihr fortfahren. Als er aber in das Tor kam, riefen die Tauben wieder, »Rucketigu, Rucketigu, Blut ist im Schuh, der Schuh ist zu klein, die rechte Braut sitzt noch daheim.« Der Prinz sah nieder, da waren die weißen Strümpfe der Braut rot gefärbt und das Blut war hoch heraufgedrungen. Da brachte sie der Prinz der Mutter wieder und sagte, »Das ist auch nicht die richtige Braut. Aber ist nicht noch eine Tochter im Haus?« »Nein«, sagte die Mutter, »nur ein garstiges Aschenputtel ist noch da, das sitzt unten in der Asche, dem kann der Pantoffel nicht passen.« Sie wollte es auch nicht rufen lassen, bis der Prinz es durchaus verlangte. Da ward Aschenputtel gerufen, und wie es hörte, dass der Prinz da sei, wusch es sich geschwind Gesicht und Hände frisch und rein. Und wie es in die Stube trat, neigte es sich, der Prinz aber reichte ihr den goldenen Pantoffel und sagte, »Probier ihn an, und wenn er dir passt, wirst du meine Gemahlin.« Da streifte es den schweren Schuh von dem linken Fuß, setzt ihn auf den goldenen Pantoffel und drückte ein klein wenig, da stand es darin, als wär er ihm angegossen. Und als es sich aufbückte, sah ihm der Prinz ins Gesicht, da erkannte er die schöne Prinzessin wieder und rief, »Das ist die rechte Braut!« Die Stiefmutter und die zwei stolzen Schwestern erschraken und wurden bleich, aber der Prinz führte Aschenputtel fort und hob es in den Wagen, und als sie durchs Tor fuhren, da riefen die Tauben, »Rucketigu, Rucketigu, kein Blut im Schuh, der Schuh ist nicht zu klein, die rechte Braut, die führt er heim.« Ende von Aschenputtel. Teil 8 von Kinder- und Hausmärchen von den Brüdern Grimm. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Der Fuchs und die Gänse. Der Fuchs kam einmal auf einer Wiese, wo eine Herde schöner, fetter Gänse saß. Da lachte er und sprach, »Ei, ich komme ja wie gerufen. Ihr sitzt hübsch beisammen, da kann ich eine nach der anderen auffressen.« Die Gänse gackten vor Schrecken, sprangen auf und fingen an gar kläglich, um ihr Leben zu bitten. Der Fuchs aber sprach, »Da ist keine Gnade, ihr müsst sterben.« Endlich nahm sich eine das Herz und sagte, »Sollen wir doch unser Jung frisch leben lassen, so erzeig uns die einzige Gnade und erlaub uns noch ein Gebet, damit wir nicht in unserem Sünden sterben. Hernach wollen wir uns auch in eine Reihe stellen, damit du dir immer die fetteste aussuchen kannst.« »Ja«, sagte der Fuchs,

Die Prinzessin machte auf, und der Frosch lag, bis es Tag werden wollte, wieder unten zu ihren Füßen. Am dritten Abend kam er, wie an den vorigen. »Das ist aber das letzte Mal, dass ich dir aufmache«, sagte die Prinzessin. »In Zukunft geschieht's nicht mehr.« Da sprang der Frosch unter ihr Kopfkissen, und die Prinzessin schlief ein. Wie sie am Morgen aufwachte und meinte, der Frosch sollte wieder forthüpfen, da stand ein schöner junger Prinz vor ihr, der sagte, dass er der bezauberte Frosch gewesen und dass sie ihn erlöst hätte, weil sie versprochen, sein Schatz zu sein. Da gingen sie beide zum König, der gab ihnen seinen Segen, und da ward Hochzeit gehalten. Die zwei anderen Schwestern aber ärgerten sich, dass sie den Frosch nicht zum Schatz genommen hatten. Ende von Der Froschprinz. Aufgenommen von Kara Schallenberg, www.kray.org, im Juni 2012 in San Diego, California. Teil 10 von Kinder- und Hausmärchen 2 von den Brüdern Grimm. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Es war einmal. Läuschen und Flöhchen. Ein Läuschen und ein Flöhchen, die lebten zusammen in einem Haushalt und brauten sich Bier in einer Eierschale. Da fiel das Läuschen hinein und verbrannte sich. Darüber fing das Flöhchen laut an zu schreien. Da sprach die kleine Stubentüre, »Was schreist du, Flöhchen?« »Weil sich Läuschen verbrennt hat.« Da fing das Türchen an zu knarren. Da sprach ein Besenchen in der Ecke, »Was knarrst du, Türchen?« »Soll ich nicht knarren? Läuschen hat sich verbrennt, Flöhchen weint.« Da fing der kleine Besen an, entsetzlich zu kehren. Da kam ein Wägelchen vorbei. »Was kehrst du, Besenchen? Soll ich nicht kehren? Läuschen hat sich verbrennt, Flöhchen weint, Türchen knarrt.« Da sagt das Wägelchen, »So will ich entsetzlich rennen und rennt entsetzlich.« Das sagt das Mistchen, an dem es vorbeirennt. »Was rennst du, Wägelchen? Soll ich nicht rennen? Läuschen hat sich verbrennt, Flöhchen weint, Türchen knarrt, Besenchen kehrt.« Da sagt das Mistchen, »So will ich anfangen zu brennen, und brennt entsetzlich.« Da stand ein Bäumchen, der sagt, »Mistchen, was brennst du? Soll ich nicht brennen? Läuschen hat sich verbrennt, Flöhchen weint, Türchen knarrt, Besenchen kehrt, Wägelchen rennt.« Da sagt das Bäumchen, »So will ich mich schütteln«, und schüttelt all sein Laub ab. Da sagt ein Mädchen mit dem Wasserkrügelchen, »Bäumchen, was schüttelst du dich? Soll ich mich nicht schütteln? Läuschen hat sich verbrennt, Flöhchen weint, Türchen knarrt, Besenchen kehrt, Wägelchen rennt, Mistchen brennt.« Da sagt das Mädchen, »So will ich mein Wasserkrügelchen zerbrechen«, und zerbrach sein Wasserkrügelchen. Da sagt das Brünnlein, »Mädchen, was zerbrichst du dein Wasserkrügelchen? Soll ich mein Wasserkrügelchen nicht zerbrechen? Läuschen hat sich verbrennt, Flöhchen weint, Türchen knarrt, Besenchen kehrt, Wägelchen rennt, Mistchen brennt, Bäumchen schüttelt sich.« »Ei«, so sagte das Brünnchen, »so will ich anfangen zu fließen«, und fing an, so entsetzlich zu fließen, dass alles ertrunken ist. Das Mädchen, das Bäumchen, das Mistchen, das Wägelchen, das Besenchen, das Türchen, das Flöhchen und das Läuschen, alles miteinander. Ende von Läuschen und Flöhchen. Aufgenommen von Es war einmal. Teil 11 von Kinder- und Hausmärchen 2 von den Brüdern Grimm. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Es war einmal. Der alte Sultan. Ein Bauer hatte einen getreuen Hund, der war alt und konnte nichts mehr festpacken.

und durch das Gemüs schlingen und schlupfen dasselbige zu schmelzen. Aber ehe sie in die Mitte kam, ward sie angehalten und musste Haut und Haar und dabei das Leben lassen. Als das Vöglein kam, wollte das Essen auftragen, da war kein Koch vorhanden. Das Vöglein warf bestürzt das Holz hin und her, rupfte und suchte, konnte aber seinen Koch nicht mehr finden. Aus Unachtsamkeit kam das Feuer in das Holz, also dass eine Brunst entstunde. Das Vöglein eilte Wasser zu langen, da fiel ihm der Eimer in den Brunnen und es mit hinab, dass es sich nicht mehr erholen konnte und da ersaufen musste. Ende von Dem Mäuschen, Vögelchen und der Bratwurst von den Gebrüdern Grimm. Teil 22 von Kinder- und Hausmärchen von den Brüdern Grimm. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Caligatio. Der Teufel und seine Großmutter. Es war ein großer Krieg, und der König gab seinen Soldaten wenig Gold, so dass sie nicht davon leben konnten. Da taten sich drei zusammen und wollten ausreisen. Einer sprach zum anderen, »Wenn wir aber gekriegt werden, hängt man uns an den Galgenbaum. Wie wollen wir das machen?« sprach der andere. »Da steht ein großes Kornfeld. Wenn wir hineinkriechen, findet uns kein Mensch. Das Heer kommt nicht hinein.« Das taten sie und saßen zwei Tage und zwei Nächte im Korn, hatten aber so großen Hunger, dass sie beinahe gestorben wären, denn sie durften nicht heraus. Da sprachen sie, »Was hilft uns unser Ausreißen? Wir müssen elendig im Korn sterben.« In dem kam ein feuriger Drache über das Kornfeld durch die Luft geflogen. Der sah sie liegen und fragte, »Was tut ihr drei da im Korn?« Sie antworteten, »Wir sind drei ausgerissene Soldaten. Wir konnten von unserem Gold nicht länger im Heer leben, und nun müssen wir hier des Hungers sterben, weil das Heer rundherum liegt und wir nicht entrinnen können.« »Wollt ihr mir 7 Jahre dienen«, sagte der Drache, »so will ich euch mitten durchs Heer führen, dass euch niemand kriegen soll.« »Wir haben keine Wahl«, sprachen sie, »und sind's zufrieden.« Da nahm sie der Drache in seine Klauen und unter seine Fittiche und brachte sie durch die Luft über das Heer weg in Sicherheit. Danach ließ er sie wieder zur Erde. Er war aber der Teufel und gab ihnen ein kleines Peitschchen, womit sie sich Geld peitschen konnten, so viel sie wollten. »Damit«, sprach er, »könnt ihr große Herren werden und in Wagen fahren. Nach Verlauf der 7 Jahre aber seid ihr mein Eigen«, und hielt ihnen ein Buch vor. Das mussten sie alle drei unterschreiben. »Doch will ich euch«, sagte er, »dann erst noch ein Rätsel geben. Könnt ihr das raten, so sollt ihr frei und aus meiner Gewalt sein.« Da ging der Drache von ihnen ab, und sie reisten fort mit ihren Peitschen, hatten Geld die Fülle, ließen sich Herrenkleider machen und zogen in der Welt herum. Wo sie waren, lebten sie in Freuden und Herrlichkeit, fuhren mit Pferden und Wagen, aßen und tranken, und die 7 Jahre strichen in kurzer Zeit um. Als es nun bald ans Ende kam, wurde ihnen Angst und Bang. Zwei waren ganz betrübt, der dritte aber nahm's leichter und sprach, »Brüder, fürchtet nichts, vielleicht können wir das Rätsel raten.« Wie sie so zusammensaßen, kam eine alte Frau daher. Die fragte, warum sie so traurig wären. »Ach, was liegt euch daran? Ihr könnt uns doch nicht helfen.« »Wer weiß das? Erzählt's mir nur.« Da erzählten sie's ihr, dass sie fast 7 Jahre dem Teufel gedient, der hätte ihnen Geld wie Heu geschafft. Sie hätten sich ihm aber verschrieben und wären sein Eigentum, wenn sie nach den 7 Jahren nicht ein Rätsel auflösen könnten. Die Alte sprach, »Soll euch geholfen werden, so muss einer von euch zum Wald hineingehen, und da wird er an eine zerfallene Klippe kommen, die aussieht wie ein Häuschen.« Die zwei Traurigen dachten, »Das wird uns doch nicht retten«, und blieben vor dem Wald. Der dritte Lustige machte sich auf und fand alles so, wie die Frau gesagt hatte. In dem Häuschen aber saß eine steinalte Frau. Die war des Teufels Großmutter und fragte ihn, woher er käme und was er wollte. Da erzählte er ihr alles, und weil er ein gar schöner Mensch war, hatte sie Erbarmen und hob einen großen Stein auf. »Darunter sitzt ganz still, wann der Drache kommt. Ich will ihn um die Rätsel fragen.« Um 12 Uhr nachts kam der Drache geflogen und wollte sein Essen. Da deckte ihm seine Großmutter den Tisch und trug Trank und Speise auf, dass er vergnügt war, und sie aßen und tranken zusammen. Da fragte sie ihn im Gespräch, wie's den Tag ergangen wäre, wie viel Seelen er gekriegt hätte. »Ich hab noch 3 Soldaten, die sind mein«, sprach er. »Ja, 3 Soldaten«, sagte sie, »haben etwas an sich, wir können dir noch entkommen«, sprach der Teufel höhnisch, »die sind mir gewiss. Denen gebe ich ein Rätsel auf, das sie nimmermehr raten können.« »Was ist das für ein Rätsel?« fragte sie. »Das will ich dir sagen. In der großen Nordsee liegt eine tote Meerkatze. Das soll ihr Braten sein. Und von einem Wallfisch die Rippe. Das soll ihr silberner Löffel sein. Und ein alter Pferdefuß. Das soll ihr Weinglas sein. Da ging der Teufel fort zu schlafen, und die alte Großmutter hob den Stein auf und ließ den Soldaten heraus. »Hast du auch alles wohl in Acht genommen?« »Ja«, sprach er, und musste auf einem anderen Weg durchs Fenster schnell zu seinen Gesellen gehen, damit ihn der Teufel nicht merkte. Wie er nun zu den anderen kam, erzählte er ihnen, was er gehört hatte, und nun konnten sie raten, was sonst keine Seele geraten hätte. Da waren sie alle fröhlich und guter Dinge und peitschten sich Geld genug. Als nun die 7 Jahre völlig herum waren, kam der Teufel mit dem Buche, zeigte die Unterschriften und sprach, »Ich will euch nun in die Hölle mitnehmen. Da sollt ihr eine Mahlzeit haben. Könnt ihr mir raten, was ihr für einen Braten werdet zu essen kriegen? So sollt ihr frei und los sein und das Peitschkin dazu behalten.« Da fing der erste Soldat an, »In der großen Nordsee liegt eine tote Meerkatze. Das wird wohl der Braten sein.« Der Teufel ärgerte sich, machte und fragte den zweiten, »Was soll euer Löffel sein?« Da antwortete er, »Von einem Wallfisch die Rippe, das soll unser silberner Löffel sein.« Der Teufel schnitt ein Gesicht, knurrte wieder 3-mal und sprach zum dritten, »Was soll euer Weinglas sein?« »Ein alter Pferdefuß, das soll unser Weinglas sein.« Da flog der Teufel fort, ließ sie im Stich und hatte keine Gewalt mehr über sie. Aber die 3 behielten das Peitschkin, schlugen Geld hervor, so viel sie wollten, und lebten vergnügt bis an ihr Ende. Ende von »Der Teufel und seine Großmutter« von den Brüdern Grimm. Teil 23 von Kinder- und Hausmärchen von den Brüdern Grimm. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Gut Kegel und Kartenspiel. Es war einmal ein alter König, der hatte eine Tochter, die war die schönste Jungfrau auf der Welt. Da ließ er bekannt machen, wer 3 Nächte in meinem alten Schloss wacht, soll die Prinzessin zur Gemahlin haben. Nun war ein junger Bursch, arm von Haus aus, der gedacht, ich will mein Leben daran wagen, nichts zu verlieren, viel zu gewinnen, was ist da lang zu besinnen. Also stellte sich vor den König und bot sich an, 3 Nächte in dem Schloss zu wachen. Du darfst dir noch etwas ausbitten, das du mitnimmst in das Schloss, aber von leblosen Dingen, sagte der König. So bitte ich mir eine Schnitzbank mit dem Schnitzmesser aus, eine Drehbank und ein Feuer. Das wird ihm alles in das alte Schloss getragen. Darauf, wie es anfängt dunkel zu werden, geht er selbst hinein. Anfangs ist alles still darin, er macht sich sein Feuer an, stellt die Schnitzbank mit dem Messer daneben und setzt sich auf die Drehbank. Wie es aber gegen Mitternacht geht, fängt ein Gerümpel an, erst sachte, dann stärker. Biff, baff, hihi, holla, ho. Immer Ärger, dann ist ein klein bisschen still, endlich kommt ein Bein den Schornstein herunter und stellt sich gerade vor ihn hin. Heda, ruft der Bursch, noch mehr, eins ist zu wenig. Da geht der Lärm vom Frischen an, dann fällt noch ein Bein herunter und noch eins und so fort, bis es 9 sind. Nun ist's genug, die sind gut zum Kegelspielen, aber die Kugeln fehlen noch, frisch, da tobt's entsetzlich. Und fallen 2 Köpfe herunter. Die setzt sie in die Drehbank und dreht sie rund, dass sie gut schuppelt. Dann macht die Beine gleich, stellt sie wie Kegel auf. Heida, nun geht's lustig. Da kamen 2 große schwarze Katzen, gingen ums Feuer herum und schrien. Au, miau, was uns friert, was uns friert. Ihr Narren, was schreit ihr? Setzt euch ans Feuer und wärmt euch. Wie die Katzen sich gewärmt hatten, sagten sie. Kamerad, wir wollen eins in der Karte spielen. Ja, antwortete er, aber zeigt einmal eure Pfoten her. Ihr habt zu lange Nägel, die will ich euch erst abschneiden. Damit packte sie am Kragen und hob sie auf die Schnitzbank. Da schraubte er sie fest und schmiss sie tot. Dann trug er sie hinaus und warf sie in einen kleinen Teich dem Schloss gegenüber. Wie er die zur Ruhe gebracht und sich wieder zum Feuer setzen wollte, sich zu wärmen, da kamen viele schwarze Katzen und Hunde, bald aus allen Ecken und immer mehr und mehr, dass er sich nicht mehr bergen konnte. Die schrien, traten auf sein Feuer, zerrten es auseinander und machten es ganz aus. Da fasste er sein Schnitzmesser. Fertiges Hindel und hieb ein. Ein großer Teil lief weg, die anderen schmiss er tot und trug sie hinaus in den Teich. Dann blies er sich das Feuer wieder an aus einem Funken und wärmte sich. Als er sich gewärmt hatte, ward er müde und legte sich in ein großes Bett, das in der Ecke stand. Und als er eben einschlafen wollte, fing das Bett an zu fahren und fuhr im ganzen Schloss herum. Das geht gut so, nur besser zu, sagte er. Da fuhr das Bett, als zögen 6 Pferde über Schwellen und Treppen. Hopp, hopp, warf es um, das unterst zu oberst und er darunter. Da schleuderte Decken und Kissen in die Höhe und stieg heraus. Mag fahren, wer Lust hat, legte sich zum Feuer und schlief, bis es Tag war. Am Morgen kam der König, und als den jungen Burschen da liegen und schlafen sah, meinte er, der wäre auch tot, und sagte, es sei schade um ihn. Da erwachte der Bursch von den Worten, und wie er den König sah, stand er auf. Der fragte ihn, wie es gegangen wäre in der Nacht. Recht gut, eine wäre herum, die 2 werden auch noch herumgehen. Der andere Nächte ging's ebenso, aber er wusste schon, wie es anzugreifen war, und am 4. Tag ward ihm die schöne Königstochter gegeben. Ende von Guckkegel und Kartenspiel, gelesen von Elli, Juni 2012. Teil 24 von Kinder- und Hausmärchen von den Brüdern Grimm. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Das Lumpengesindel. Hähnchen sprach zum Hündchen. Die Nüsse sind reif. Da wollen wir miteinander auf den Berg gehen und uns einmal recht daran satt essen, ehe das Eichhörnchen sie alle wegholt. Ja, antwortete das Hündchen, komm, da wollen wir uns eine Lust miteinander machen. Sie gingen zusammen fort, und weil es ein heller Tag war, blieben sie bis zum Abend. Nun weiß ich nicht, ob sie sich so dick gegessen oder sie übermütig geworden waren. Sie wollten nicht zu Fuß nach Hause gehen, und das Hähnchen musste einen kleinen Wagen von Nussschalen bauen. Als er fertig war, setzte sich Hündchen hinein und sagte zum Hähnchen, du kannst dich nur immer vorspannen. Nein, sagte das Hähnchen, das wäre mir recht. Lieber gehe ich zu Fuß nach Haus, als dass ich mich vorspannen lasse. So haben wir nicht gewettet. Kutscher wollte ich sein und auf dem Bock sitzen, aber selbst ziehen, das tue ich nicht. Wie sie sich so stritten, schnatterte eine Ente daher. Ihr Diebsvolk, wer hat euch geheißen, in meinen Nussberg zu gehen? Das soll ich schlecht bekommen. Ging damit auf das Hähnchen los. Aber Hähnchen war auch nicht faul und stieg der Ente tüchtig zu Leib. Endlich hackte es mit seinen Sporen so gewaltig, dass sie um Gnade bat und sich gern zur Strafe vor den Wagen spannen ließ. Hähnchen setzte sich auf den Bock und war Kutscher, und nun ging es fort im Galopp. Ente, lauf, was du kannst. Als sie ein Stück Wegs gefahren waren, begegneten sie 2 Fußgängern, einer Stecknadel und einer Nähnadel. Die riefen Halt und sagten, es werde gleich stichdunkel werden, da könnten sie keinen Schritt weiter, dabei wäre es so schmutzig auf der Straße, ob sie nicht ein wenig einsitzen könnten. Sie seien auf der Schneiderherberge vor dem Tor gewesen und hätten sich beim Bier verspätet. Das Hähnchen, da es magere Leute waren, die nicht viel Platz einnahmen, ließ sie beide einsteigen. Doch mussten sie versprechen, ihm nicht auf die Füße zu treten. Spät abends kamen sie zu einem Wirtshaus, und weil sie die Nacht nicht weiterfahren wollten, die Ente auch nicht gut zu Fuß war und von einer Seite auf die andere fiel, kehrten sie ein. Der Wirt machte anfangs viel Einwendungen. Sein Haus sei schon voll, gedachte wohl auch, es mögten keine vornehmen Passagiere sein. Endlich aber, dass sie süße Reden führten, er solle das Ei haben, welches das Hündchen unterwegs gelegt hatte, auch die Ente behalten, die alle Tage ins Liege, so gab er nach. Nun ließen sie sich wieder frisch auftragen und lebten ins Haus und Braus. Frühmorgens, als es erst dämmerte und alles noch schlief, weckte Hähnchen das Hündchen, holte das Ei, pickte es auf, und sie verzehrten es zusammen, die Schalen aber warfen sie auf den Feuerherd. Dann gingen sie zu der Nähnadel, die noch schlief, packten sie beim Kopf und steckten sie in das Sesselkissen des Wirtes, die Stecknadel aber in sein Handtuch. Darauf flogen sie mir nichts, dir nichts über die Heide davon. Die Ente, die unter freiem Himmel schlafen wollte und im Hof geblieben war, hörte sie fortschnurren, machte sich munter und fand einen Bach, auf dem sie hinunterschwamm, und das ging geschwinder als vor dem Wagen. Ein paar Stunden danach stieg der Wirt aus den Federn, wusch sich und wollte sich am Handtuch abtrocknen. Da zerriss er sich das Gesicht mit der Stecknadel. Dann ging er in die Küche und wollte sich eine Pfeife anstecken. Wie er an den Herd kam, sprangen ihm die Eierschalen in die Augen. Heute Morgen trifft alles meinen Kopf, sagte er, und setzte sich ärgerlich in seinen Großvaterstuhl. Au weh, da ward er noch schlimmer getroffen von der Nähnadel, aber nicht an den Kopf. Da ward er voll ins Bös und hatte Verdacht auf die Gäste, die so spät gestern Abend gekommen waren, und wie er ging und sich nach ihnen umsah, waren sie fort. Da tat er einen Schwur, kein Lumpengesindel mehr in sein Haus zu nehmen, das viel verzehrt, nichts bezahlt und obendrein zum Dank Schabernack treibt. Ende von Das Lumpengesindel, gelesen von Elli, Juni 2012. Teil 25 von Kinder- und Hausmärchen von den Brüdern Grimm. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme.

so ließ ich mich eher henken, ehe ich meine Hand aufhübe zum Strick. Wie der Vater das hörte, sprach er, du sollst der König sein. Ende von Die drei Faulen, aufgenommen von Julia Niedermeyer, Wien. Teil 30 von Kinder- und Hausmärchen von den Brüdern Grimm. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Von Johannes Wassersprung und Kaspar Wassersprung. Ein König bestand darauf, seine Tochter sollte nicht heiraten und ließ ihr in einem Wald in der größten Einsamkeit ein Haus bauen. Darin musste sie mit ihren Jungfrauen wohnen und bekam gar keinen anderen Menschen zu sehen. Nah an dem Waldhaus aber war eine Quelle mit wunderbaren Eigenschaften. Davon trank die Prinzessin und die Folge war, dass sie zwei Prinzen gebar, die danach Johannes Wassersprung und Kaspar Wassersprung genannt wurden und wovon einer dem anderen vollkommen ähnlich war. Ihr Großvater, der alte König, ließ sie die Jägerei lernen und sie wuchsen heran und wurden groß und schön. Da kam die Zeit, wo sie in die Welt ziehen mussten. Jeder von ihnen erhielt einen silbernen Stern, ein Pferd und einen Hund mit auf die Fahrt. Sie kamen zuerst in einen Wald und sahen zugleich zwei Hasen und wollten danach schießen. Die Hasen aber baten um Gnade und sagten, sie mögten sie doch in ihre Dienste aufnehmen. Sie könnten ihnen nützlich sein und in jeder Gefahr Hilfe leisten. Die zwei Brüder ließen sich bewegen und nahmen sie als Diener mit. Nicht lang, so kamen zwei Bären und wie sie auf die zielten, riefen die gleichfalls um Gnade und versprachen, treu zu dienen. Also war doch damit das Gefolge vermehrt. Nun kamen sie auf einen Scheideweg, da sprachen sie, wir müssen uns trennen, der eine soll rechts, der andere links weiterziehen. Aber jeder steckte ein Messer in einen Baum am Scheideweg, an deren Rost wollten sie erkennen, wie es dem anderen ergehe und ob er noch lebe. Dann nahmen sie Abschied, küssten einander und ritten fort. Johannes Wassersprung kam in eine Stadt. Da war alles still und ruhig, weil die Prinzessin einem Drachen geopfert werden sollte, der das ganze Land verwüstete und anders nicht konnte besänftigt werden. Es war bekannt gemacht, wer sein Leben daran wagen wollte und den Drachen töte, das sollte die Prinzessin zur Gemahlin haben. Niemand aber hatte sich gefunden. Auch hatte man das Unter hintergehen wollen und die Kammerjungfer der Prinzessin hinausgeschickt. Aber die hatte es gleich erkannt und nicht gewollt. Johannes Wassersprung dachte, du musst dein Glück auf die Probe stellen. Vielleicht gelingt dir's, und machte sich mit seiner Begleitung auf gegen das Drachennest. Der Kampf war gewaltig. Der Drache spie Feuer und Flammen und zündete das Gras ringsherum an, so daß Johannes Wassersprung gewiss erstickt wäre, wenn nicht Has, Hund und Bär das Feuer ausgetreten und gedämpft hätten. Endlich mußte der Drache aber unterliegen, und Johannes Wassersprung hieb ihm seine sieben Köpfe herunter. Dann schnitt er die Zungen heraus und steckte sie zu sich. Nun aber ward er so müd, daß er sich auf der Stelle niederlegte und einschlief. Während er da schlief, da kam der Kutscher der Prinzessin, und als er den Mann da liegen sah und die sieben Drachenköpfe daneben, dachte er, das musst du dir zunutze machen, stach den Johannes Wassersprung tot und nahm die sieben Drachenköpfe mit. Damit ging er zum König und sagte, er habe das Ungeheuer getötet. Die sieben Köpfe bringe er zum Wahrzeichen, die Prinzessin ward seine Braut. Indessen kamen die Tiere des Johannes Wassersprung, die nach dem Kampf sich in der Nähe gelagert und auch geschlafen hatten, wieder zurück und fanden ihren Herrn tot. Da sahen sie, wie die Ameisen, denen bei dem Kampf ihr Hügel zertreten war, ihre Toten mit dem Saft einer Eiche bestrichen, wovon sie sogleich wieder lebendig wurden. Der Bär ging und holte von dem Saft und bestrich den Johannes Wassersprung. Davon erholte er sich wieder und im Kurzen ward er ganz frisch und gesund. Er gedachte nun an die Prinzessin, die er sich erkämpft hatte, und eilte in die Stadt. Da ward ihm die Hochzeit mit dem Kutscher gefeiert und die Leute sagten, der habe den siebenköpfigen Drachen getötet. Hund und Bär liefen ins Schloss, wo ihnen die Prinzessin Braten und Wein und ein Halsband und ihren Dienern befahl, sie sollten den Tieren nachgehen und dem Mann, dem sie angehörten, zur Hochzeit laden. So kam Johannes Wassersprung auf die Hochzeit, und gerade ward die Schüssel mit den sieben Drachenköpfen aufgetragen, die der Kutscher mitgebracht hatte. Johannes Wassersprung zog die sieben Zungen hervor und legte sie dabei. Da ward er als der rechte Drachentöter erkannt, der Kutscher fortgejagt, und er der Gemahl der Prinzessin. Nicht lang danach ging er auf die Jagd und verfolgte einen Hirsch mit silbernem Geweih. Er jagte ihm lange nach und konnte ihn aber nicht erreichen. Und kam endlich zu einer alten Frau, und die verwandelte ihn samt seinem Hund, Pferd und Bären in Stein. Indessen kam Kaspar Wassersprung zu dem Baum, worin die beiden Messer standen, und sah, dass das Messer seines Bruders verrostet war. Sogleich beschloss er, ihn aufzusuchen, ritt fort und kam in die Stadt, wo die Gemahlin seines Bruders lebte. Weil er aber diesem so ähnlich sah, hielt sie ihn für einen rechten Mann, freute sich seiner Wiederkunft und bestand darauf, dass er bei ihr bleiben sollte. Allein Kaspar Wassersprung zog weiter, fand seinen Bruder in seiner Begleitung versteinert und zwang die Frau, den Zauber aufzuheben. Darauf ritten die beiden Brüder heim und unterwegs machten sie aus, derjenige sollte Gemahl der Prinzessin sein, dem sie zuerst um den Hals fallen werde, und das geschah dem Johannes Wassersprung. Ende von Johannes Wassersprung und Kaspar Wassersprung, gelesen von Elli im Juni 2012. Teil 31 von Kinder- und Hausmärchen von den Brüdern Grimm. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Der Herr Gevatter. Ein armer Mann hatte schon viel Kinder, so dass er alle Welt zu Gevatter gebeten hatte. Und als er noch eins bekam, wusste er nicht, wen er noch zu Gevatter bitten könne. Da wurde er sehr betrübt und legte sich hin und schlief ein. Da träumte ihm, er solle vor das Tor gehen und den Ersten, der ihm begegne, den solle er zu Gevatter bitten. Das tat der Mann. Da begegnete ihm einer, den bat er zum Gevatter, und der schenkte ihm ein Gläschen mit Wasser. Damit kannst du alle Kranke kurieren, wenn der Tod beim Kopf steht. Steht er aber bei den Füßen, so muß der Kranke sterben. Nun wurde des Königs Kind krank, und der Tod stand beim Kopf. Da kurierte er es mit dem Wasser. Und das zweite Mal, als es krank wurde, da machte er es wieder gesund, weil der Tod beim Kopf stand. Das dritte Mal aber stand er bei den Füßen, da musste er sterben. Da ging der Mann zu seinem Gevatter und wollte es ihm alles erzählen, und als er im Haus auf die erste Treppe kam, so standen da die Schippe und der Besen und schmissen sich. Da fragte er sie, wo der Gevatter wohne. Der Besen sagte, eine Treppe höher. Wie er auf die zweite Treppe kam, da sah er eine Menge toter Finger liegen. Da fragte er wieder, wo der Gevatter wohne. Eine Treppe höher. Auf der dritten Treppe lag ein Haufen toter Köpfe, die sagten wieder, eine Treppe höher. Auf der vierten sah er Fische über dem Feuer stehen, die pritzelten im Kochen und backten sich selber. Sie sagten auch, eine Treppe höher. Wie er auf die fünfte kam, da war eine Stube. Da guckte er durch das Schlüsselloch und sah den Gevatter, der ein paar lange, lange Hörner auf hatte, und als er hinging, legte er sie geschwind aufs Bett und deckte sie zu. Da sprach der Mann, Herr Gevatter, wie ich auf eure erste Treppe kam, da sah ich eine Schippe und einen Besen, die schmissen sich. »Wie seid ihr so einfältig?« sagte der Gevatter. Das waren der Knecht und die Magd, die sprachen zusammen. Auf der zweiten Treppe sah ich tote Finger liegen. »Ei, wie seid ihr dumm? Das waren Skorz in der Wurzel.« Auf der dritten lag ein Haufen Totenköpfe. »Dummer Mann, das waren Grauköpfe.« Auf der vierten sah ich Fische im Kochtopf. Die pritzelten und kochten sich selber. Wie er das Wort sprach, kamen die Fische und trugen sich selber auf. Und auf der fünften guckte ich durchs Schlüsselloch. Da sah ich, dass ihr lange, lange Hörner hattet. Ei, das ist nicht wahr. Ende von Der Herr Gevatter, gelesen von Elli, Juni 2012. Teil 32 von Kinder- und Hausmärchen von den Brüdern Grimm. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Der Gevatter tot. Es war einmal ein armer Mann, der hatte schon 12 Kinder. Wie das 13. geboren wurde, wusste er sich nicht mehr zu helfen und lief in seiner Not hinaus in den Wald. Da begegnete ihm der liebe Gott und sagte, »Du dauerst mich, armer Mann. Ich will dir dein Kind aus der Taufe heben und für es sorgen, da wird es glücklich auf Erden.« Der Mann antwortete, »Ich will dich nicht zum Gevatter, du gibst den Reichen und lässt die Armen hungern.« Damit ließ er ihn stehen und ging weiter. Bald darauf begegnete ihm der Tod, der sprach gleichfalls zu ihm, »Ich will dein Gevattersmann werden und dein Kind heben. Wenn es mich zum Freund hat, da kann es ihm nicht fehlen. Ich will es zu einem Doktor machen.« Der Mann sagte, »Das bin ich zufrieden. Du machst keinen Unterschied und holst den Reichen wie den Armen. Morgen ist Sonntag, da wird das Kind getauft. Stell dich nur zur rechten Zeit ein.« Am anderen Morgen kam der Tod und hielt das Kind über die Taufe. Nachdem es groß geworden war, kam er einmal wieder und nahm seinen Paten mit in den Wald. Da sprach er zu ihm, »Jetzt sollst du ein Doktor werden. Du brauchst nur Acht zu geben. Wenn du zu einem Kranken gerufen wirst und siehst mich zu seinem Haupte stehen, so hat's nichts zu sagen. Lass ihn dann an dieser Flasche riechen und salb ihm die Füße damit. So wird er bald wieder gesund sein. Stehe ich aber zu seinen Füßen, dann ist's aus.

und ist Hansens Braut gewesen. Ende von Der gescheite Hans, Version 1. Teil 38 von Kinder- und Hausmärchen von den Brüdern Grimm. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Der gescheite Hans, Version 2. Im Geslinger Tal, da wohnt eine sehr reiche Wittfrau, die hätt einen einigen Sohn, der war einer groben und tollen Verständnis. Er war auch der allernärrischte Mensch unter allen Einwohnern desselbigen Tals. Derselbige Geck sah auf eine Zeit zu Saarbrücken eines wohlgeachten, herrlichen Manns Tochter, die eine schöne, wohlgestalte, verständige Jungfrau war. Der Narr ward ihr gleich hold und lage der Mutter an, daß sie ihm dieselbige zu einer Frauen schaffen wollte. Wo nicht, so wollte er Ofen und Fenster einschlagen und alle Stiegen im Haus abbrechen. Die Mutter wußt und sah wohl ihres närrischen Sohns Kopf und fürcht, wenn sie ihn gleichwohl um die Jungfrau werben ließe und ihm ein groß Gut dazu gebe, so wär er doch ein so ungehobelter Esel, daß nichts mit ihm auszurichten oder versehen wäre. Wiewohl aber der Jungfrauen Eltern herrliche Leute und von gutem Geschlecht, so waren sie doch also gar arm, daß sie Armut halber die Tochter ihrem Stande nach nit wüßten zu versorgen, derohalben diese Werbung desto leichter stattgewann. Die Mutter furchte nun auch, dieweil ihr Sohn also ein großer, ungeschickter Götz wäre, daß ihn vielleicht die Jungfrau nit wollen haben, gab ihm darum allerhand Lehren, damit er sich bei der Braut fein höflich zutun und hurtig machen könnte. Und als der Klotz erstlich mit der Jungfrau red, da schankt sie ihm ein hübsch Paar Handschuh aus weichem Corduanleder gemacht. Lavel tät sie an, zog heim. So kommt ein großer Regen, er behielt die Handschuhe an, galt gleich, ob sie nass wurden oder nit. Wie er aber einen Steg will garn, so glitscht er aus und fällt ins Wasser und Moor, er kommt heim, war wohl besudelt, die Handschuhe waren eitel Fleisch. Klagt's der Mutter, die gut alt Mutter schalt ihn und sagte, er soll's ins Verzillet liehn, Schnupftuch, gewickelt und in Busen gestoßen haben. Bald danach zeucht der Gutlöffel wieder zu der Jungfrauen, sie fragt nach den Handschuhen, er sagt ihr, wie es ihm mitgegangen wäre. Sie lacht und merkt das Erststück seiner Weisheit und schenkt ihm einen Habicht. Er nahm ihn, ging heim und gedacht an der Mutter Rede, würgt den Habicht, wickelt ihn in sein Brusttuch und stieß ihn in den Busen. Kam heim, wollt den hübschen Vogel der Mutter zeigen, zog ihn aus dem Busen. Die Mutter fährt ihm wieder über den Kamm, sagt, er solle ihn fein auf der Hand getragen haben. Zum dritten Mal kommt Jockel wieder zu der Jungfrauen. Sie fragt, wie es um den Habicht stände. Er sagt ihr, wie es ihm mit ihm gegangen. Was sie gedacht, er ist ein lebendiger Narr, sah wohl, daß ihm nichts Säuberlichs noch Herrlichs gebührte, und schenkt ihm ein Egge, die er brauchen sollt, wenn er gesät hätte. Er nahm der Mutter Wort zu Herzen und trug sie auf den Händen empor wie ein anderer Löffel Bitzheim. Die Mutter war gar übel zufrieden, sprach, er sollt sie an ein Pferd gebunden haben und heimgeschleift. Letztlich sah die Jungfrau, daß Krisam und Tauf an ihm verloren war, denn es war weder Vernunft noch Weisheit in ihm, wußt nit, wie sie des Narren ledig werden sollt, gab ihm daher ein groß Stück Specks und stieß es ihm in den Busen. Er war's wohl zufrieden. Er wollt heim und fürcht, er würd's im Busen verlieren, und band's einem Roß an den Schwanz, saß drauf und ritt heim, da liefen die Hunde hinten nach und rissen den Speck dem Pferd vom Schwanz und fraßen ihn. Er kommt heim, der Speck war auch hinweg. Hintennach sah die Mutter ihres Sohns Weisheit, fürcht, die Heirat wird nit vor sich gehen, fuhr zu der Jungfrau Eltern, begehrt den Tag der Beredung zu wissen mit ihrem Sohn, und wie sie hinweg will, befiehlt sie ihm ernstlich, daß er wohl Haushalt und kein groß Wesen mach, denn sie hab eine Gans über Eiern sitzen. Als nun die Mutter aus dem Haus war, so zeucht der Sohn fein in den Keller, sauft sich voller Weins und verliert den Zapfen zum Faß. Wie er den sucht, so lauft der Wein alle in den Keller. Der Gutvetter nimmt einen Sack mit Mehl und schütt es in den Wein, daß es die Mutter nicht sähe, wenn sie kommt. Demnach läuft er auf hin ins Haus und hat ein wilds Gebrecht. So sitzt die Gans da und brütelt, die erschrickt und schreit Gaga, Gaga. Den Narren kommt ein Furcht an und meint, die Gans hätt gesagt, ich will's sagen, und fürcht, sie schwätzt, wie er im Keller Haus gehalten. Nahm die Gans und hieb ihr den Kopf ab. Nun furcht er, wo die Eier auch verdürben, so wär er in tausend Lästen, bedacht sich und wollt die Eier ausbrüten, meint doch, es wird sich nit wohl schicken, dieweil er nit voll Federn wäre wie die Gans. Bedacht sich bald, zeucht sich ganz aus und schmiert den Leib zu Ring mit Honig, den hätt die Mutter erst neulich gemacht, und schütt danach ein Bett aus und walgert sich allenthalben in den Federn, daß er sahe wie ein Hanfbutz, und setzt sich also über die Gänseier und war gar still, daß er die jungen Gäns nit erschreckt. Wie Hanswurst also brütet, so kommt die Mutter und klopft an die Türen. Der Lavel sitzt über den Eiern und will keine Antwort geben. Sie klopft noch mehr, so schreit er Gaga, Gaga, und meint, dieweil er junge Gäns oder Narren brütelt, so könnt er auch keine andere Sprach. Zuletzt dreut ihm die Mutter so sehr, daß er aus dem Nest kroch und ihr auftät. Als sie ihn sahe, da meint sie, er wär der lebendige Teufel, fragt, was das wäre, er sagt ihr allerdings nach der Ordnung. Der Mutter war's Angst mit dem Doppelnarren, dann die Braut sollt bald nachfolgen, und sagt zu ihm, sie wollt's ihm gern verzeihen, er sollt sich nur jetzt züchtig halten, denn die Braut käme, daß er sie feinfreundlich empfahen und grüßen sollte und die Augen also höflich und fleißig in sie werfen. Der Narr sagt ja, er wollt's alles tun, wischt die Federn ab und tät sich wieder an, geht in den Stall und sticht den Schafen allen die Augen aus, stößt sie in Busen. Sobald die Braut kommt, so geht er ihr entgegen, wirft ihr die Augen, alle, so viel er hat, ins Angesicht, meint, es müsse also sein. Die Gutjungfrau schämet sich, daß er sie so beschmutzt und verwüßt hat, sah des Narren Grobheit, daß er zu allen Dingen verderbt war, zog wieder heim, sagt ihm ab. Also blieb er ein Narr nach wie vor und brütelt junge Gäns noch auf diesen Tag aus. Ich besorg aber, wenn sie ausschliefen werden, so sollten es wohl junge Narren sein. Gott behüt uns. Ende von Der gescheite Hans, Version 2. Teil 39 von Kinder- und Hausmärchen von den Brüdern Grimm. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Sebastian. Die sechs Schwäne. Ein König jagte in einem großen Wald, verirrte sich und konnte keinen Ausgang finden. Da kam er endlich zu einer Hexe, die bat er, sie möge ihn wieder herausleiten. Die Hexe aber antwortete, das geschehe nimmermehr, er müsse darin bleiben und sein Leben verlieren, und nur das eine könne ihn erretten, dass er ihre Tochter heirate. Dem König war sein Leben lieb, und in der Angst sagte er ja. Die Hexe brachte ihm das Mädchen, es war jung und schön, er konnte es aber nicht ohne Grausen und ohne eine heimliche Furcht ansehen. Doch wollte er, was er versprochen hatte, halten. Die Alte führte dann beide auf den rechten Weg, und daheim ward die Hexentochter seine Gemahlin. Der König aber hatte noch 7 Kinder von seiner ersten Frau, 6 Buben und ein Mädchen, und weil er fürchtete, es könne ihnen von der Stiefmutter ein Leids angetan werden, brachte er sie in ein Schloss, das er mitten in einem Wald stehen hatte. Es stand so verborgen, daß niemand den Weg dahin wußte, und er selber hätte ihn nicht gefunden, wenn ihm nicht eine weise Frau einen Knäuel von Garn gegeben, wenn er den vor sich warf, wickelte er sich auf und zeigte ihm den Weg. Weil aber der König seine Kinder gar lieb hatte, ging er oft hinaus.

so fiel ihre Schwanenhaut ab und die sechs Brüder standen leibhaftig vor ihr, nur dem sechsten fehlte der linke Arm und er hatte dafür einen Schwanenflügel auf dem Rücken. Da war auch ihr die Sprache wiedergegeben und sie erzählte, wie die Schwiegermutter sie so boshaft verleumdet. Dafür ward diese auf den Scheiterhaufen gebracht und verbrannt. Sie aber lebte mit dem König und ihren sechs Brüdern in Freuden. Ende von Die sechs Schwäne. Teil 40 von Kinder- und Hausmärchen von den Brüdern Grimm. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Sebastian. Vom Fundevogel. Es war einmal ein Förster, der ging in den Wald auf die Jagd. Und wie er in den Wald kam, hörte er schreien, als ob's ein kleines Kind wäre, und ging dem Schreien nach. So sah er endlich einen hohen Baum, und oben darauf saß ein kleines Kind, unter dem Baum aber lag eine Frau, die schlief. Und als die Frau unter dem Baum eingeschlafen war, hatte ein Raubvogel das Kind in ihrem Schoß gesehen, flog hinzu, nahm es mit seinem Schnabel weg und setzte es auf den hohen Baum. Der Förster aber stieg hinauf, holte das Kind herunter und dachte, »Du willst das Kind mit nach Haus nehmen und mit deinem Lenchen zusammen aufziehen.« Brachte es heim, und die zwei Kinder wuchsen so miteinander auf. Das aber, das auf dem Baum gefunden worden war und weil es ein Vogel weggetragen hatte, wurde Fundevogel geheißen. Fundevogel und Lenchen hatten sich so lieb, nein, so lieb, dass wenn eins das andere nicht sah, wurde es traurig. Der Förster hatte aber eine alte Köchin, die nahm eines Abends zwei Eimer und fing an, Wasser zu schleppen und ging nicht einmal, sondern viele Male hinaus an den Brunnen und Lenchen sah es. »Hör einmal, alte Sanne, was trägst du denn so viel Wasser zu? Wenn du's keinem Menschen wieder sagen willst, so will ich dir's wohl sagen.« Da sagte Lenchen, nein, sie wollte es keinem Menschen wieder sagen. So sprach die Köchin, »Morgen früh, wenn der Förster auf die Jagd ist, da koche ich das Wasser, und wenn's in dem Kessel siedet, werfe ich den Fundevogel nein und will ihn darin kochen.« Und des anderen Morgens in aller Frühe stieg der Förster auf und ging auf die Jagd, und als er weg war, lagen die Kinder noch im Bett. Da sprach Lenchen zum Fundevogel, »Verlässt du mich nicht, so verlass ich dich auch nicht.« So sprach der Fundevogel, »nun und nimmermehr.« Da sprach Lenchen, »Ich will es dir nur sagen, die Sanne schleppte gestern Abend so viel Eimer Wasser ins Haus, so fragte ich sie, warum sie das täte, so sagte sie, wenn ich's keinem Menschen sagen wollte, so wollte sie es mir wohl sagen. So sprach ich, ich wollte es gewiss keinem Menschen sagen. Da sagte sie, morgen früh, wenn der Vater auf die Jagd wäre, wollte sie den Kessel voll Wasser sieden und dich hineinwerfen und kochen. Wir wollen aber geschwind aufsteigen, uns anziehen und zusammen fortgehen.« Also standen die beiden Kinder auf, zogen sich geschwind an und gingen fort. Wie nun das Wasser im Kessel kochte, ging die Köchin in die Schlafkammer und wollte Fundevogel holen, um ihn hineinzuwerfen. Allein als sie hineinkam und zu den Betten trat, waren die Kinder alle beide fort. So wurde ihr grausam Angst und sprach vor sich, »Was will ich nun sagen, wenn der Förster heimkommt und sieht, dass die Kinder weg sind? Geschwind hinten nach, dass wir sie wiederkriegen.« Da schickte die Köchin drei Knechte nach, die sollten laufen und die Kinder einlangen. Die Kinder aber saßen vor dem Wald, und als sie die drei Knechte von weitem laufen sahen, sprach Lenchen zum Fundevogel, »Verlässt du mich nicht, so verlass ich dich auch nicht.« So sprach Fundevogel, »nun und nimmermehr.« Da sagte Lenchen, »Werde du zum Rosenstöckchen und ich zum Röschen drauf.« Wie nun die drei Knechte vor den Wald kamen, so war nichts da als ein Rosenstrauch und ein Röschen obendrauf, die Kinder aber nirgends. Da sprachen sie, »Hier ist nichts zu machen,« und gingen heim und sagten vor die Köchin, sie hätten nichts in der Welt gesehen als nur ein Rosenstöckchen mit einem Röschen obendrauf. Da schalt die alte Köchin, »Ihr Einfallspinsel, ihr hättet das Rosenstöckchen sollen in zwei schneiden und das Röschen abbrechen und mit nach Haus bringen, geschwind und tut's.«

da gingen die Kanonen und der Feind ward geschlagen und in die Flucht gejagt. Da ward Friede geschlossen und er zum Vizekönig gemacht, wie auch die Prinzessin ihm zur Gemahlin gegeben. Der Prinzessin aber lag es beständig im Sinn, daß sie so einen alten Kerl zum Gemahl nehmen müssen, und wünschte nichts mehr, als daß sie ihn wieder loswerden könnte. Sie forschte täglich, in welchen Vorteilen seine Macht bestehe, er war auch so treu und entdeckte ihr alles. Da schwätzte sie ihm seinen Ranzen ab und verstieß ihn, und als darauf Soldaten gegen ihn aufmarschierten, war sein Volk verloren, aber noch hatte er sein Hütgen, da griff er daran und ließ die Kanonen gehen, so schlug er den Feind und ward wieder Friede gemacht. Danach aber ließ er sich wieder betrügen, und die Prinzessin schwätzte ihm sein Hütchen ab. Und als nun der Feind auf ihn eindrang, hatte er nichts als sein Hörnchen. Da blies er darauf, alsbald fielen Dörfer, Städte und alle Festungswerke übern Haufen. Da war er König allein und blieb, bis er gestorben ist. Ende von der Serviette, dem Tornister, dem Kanonenhütlein und dem Horn. Teil 45 von Kinder- und Hausmärchen von den Brüdern Grimm. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Von der Frau Füchsin, Version 1. Es war einmal ein alter Fuchs mit 9 Schwänzen. Der wollte sehen, ob ihm seine Frau treu wäre, streckte sich unter die Bank und stellte sich mausetot. Da ging die Frau Füchsin hinauf in ihre Kammer, schloß sich ein, und ihre Magd, die Katze, saß auf dem Herd und kochte. Als es nun bekannt wurde, daß der alte Fuchs gestorben war, klopfte es an die Haustür. »Was macht die Jungfer Katze? Schläft sie oder wacht sie?« Da ging die Katze und machte auf. Ein junger Fuchs stand hausen. »Ich schlafe nicht, ich wache, ich koche warm Bier und Butterlein. Will der Herr mein Gast sein?« »Nein, ich bedanke mich. Was macht die Frau Füchsin?« »Sie sitzt auf ihrer Kammer, beklagt ihren Jammer, weint ihre Äuglein seidenrot, weil der alte Herr Fuchs ist tot.« »Sag sie, es wäre ein junger Fuchs da, der wollte sie gern freien.« Da ging die Katz, die Tripp, die Trapp, da schlug die Tür, die Klipp, die Klapp. »Frau Füchsin, sind Sie da?« »Ach ja, mein Kätzchen, ja. Es ist ein Freier draus.« Da sprach die Frau Füchsin, »Mein Kind, wie sieht er aus? Hat er denn auch 9 so schöne Zeiselschwänze wie der selige Herr Fuchs?« »Ach nein, er hat nur einen Schwanz. Da will ich ihn nicht haben.« Die Katz geht hinunter und schickt den Freier fort. Bald darauf klopft es wieder an, und es ist ein anderer Fuchs, der hat 2 Schwänze. Und es geht nun ebenso wie mit dem ersten. Darauf kommen andere, immer mit einem Schwanz mehr, bis zuletzt ein Freier mit 9 Schwänzen da ist. Nunmehr spricht die Füchsin zur Katze, »Nun macht mir Tor und Tür auf und kehrt den alten Fuchs hinaus. Wie sie aber eben Hochzeit halten wollen, kommt der alte Fuchs wieder, prügelt das ganze Gesindel zum Haus hinaus und jagt die Frau Füchsin fort.« Von der Frau Füchsin, Version 2. Der alte Fuchs ist gestorben. Ein Freier, ein Wolf, kommt vor die Tür und klopft an. »Guten Tag, Frau Katz von Kehrewitz. Wie kommt's, dass sie alleine sitzt? Was macht sie Gutes da?« Katze: »Brock mir weg und Milch ein. Will der Herr mein Gast sein?« Wolf: »Dankeschön. Frau Füchsin nicht zu Haus?« Katze: »Sie sitzt droben in der Kammer, beweinet ihren Jammer, beweinet ihre große Not, daß der alte Herr Fuchs ist tot.« Wolf: »Will sie einen andern Mann haben, so soll sie heruntergarn.« Die Katze lief die Trepp hinan und ließ ihr Zeilchen rummergarn, bis sie kam vor den langen Saal, klopft an mit ihren 5 goldenen Ringen. »Frau Füchsin, ist sie drinnen? Will sie einen andern Mann haben, so soll sie nur heruntergarn.« Frau Füchsin: »Hat der Herr rote Höslein an und ein Spitzmäulchen?« Katze: »Nein.« Frau Füchsin: »So kann er mir nicht dienen.«

Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Von dem Dummling. Die drei Federn. Es war einmal ein König, der schickte seine drei Söhne in die Welt, und welcher von ihnen das feinste Linnengarn mitbrächte, der sollte nach seinem Tode das Reich haben. Und damit sie wüssten, wohinaus sie zögen, stellte er sich vor sein Schloss und blies drei Federn in die Luft, nach deren Flug sollten sie sich richten. Die eine flog nach Westen, der folgte der Älteste, die andere nach Osten, der folgte der Zweite, die dritte aber fiel auf einen Stein, nicht weit von dem Palast, da mußte der dritte Prinz, der Dummling, zurückbleiben, und die andern lachten ihn aus und sagten, er solle bei dem Stein das Linnengarn aufsuchen. Der Dummling aber setzte sich auf den Stein und weinte, und wie er so hin und her wankte, schob sich der Stein fort, und darunter lag eine Marmorplatte mit einem Ring. Der Dummling hob sie auf, und da war eine Treppe, die führte hinunter. Darauf ging er fort und kam in ein unterirdisches Gewölbe, da saß ein Mädchen und spann Flachs. Es fragte ihn, warum er so verweinte Augen hätte, da klagte er ihm sein Leid, daß er das feinste Linnen suchen solle und doch nicht danach ausziehen dürfe. Da haspelte ihm das Mädchen sein Garn ab, das war das allerfeinste Linnengarn, und hieß ihn das hinauf zu seinem Vater bringen. Wie er nun hinaufkam, war er lange Zeit weg gewesen, und seine Brüder waren eben zurückgekommen und glaubten gewiß, sie hätten das Feinste mitgebracht. Als aber ein jeder das Seinige vorzeigte, da hatte der Dummling noch einmal so Feines, und das Reich wär sein gewesen, aber die zwei andern gaben sich nicht zufrieden und verlangten von dem Vater, er solle noch eine Bedingung machen. Der König verlangte nun den schönsten Teppich, und blies die drei Federn wieder in die Luft, und die dritte fiel wieder auf den Stein, und der Dummling durfte nicht weiter gehen, die andern aber zogen nach Osten und Westen. Er hob den Stein auf und ging wieder hinab und fand das Mädchen geschäftig, einen wunderschönen Teppich aus den brennendsten Farben zu weben, und als er fertig war, sprach es, »Der ist für dich gewirkt, den trag hinauf, kein Mensch auf der Welt wird einen so prächtigen haben.« Er ging damit vor seinen Vater und übertraf wieder seine Brüder, die die schönsten Teppiche aus allen Ländern zusammengebracht hatten. Aber diese brachten den König doch dahin, daß er eine neue Bedingung machte, wer das Reich erben wollte, müsse die schönste Frau mit nach Haus bringen. Die Federn werden wieder geblasen, und Dummlings seine bleibt auf dem Stein liegen. Da ging er hinunter und klagte dem Mädchen, was sein Vater wieder für ihn so Schweres aufgelegt habe. Das Mädchen aber sagte, es wolle ihm schon helfen, er solle nur weiter in dem Gewölbe gehen, da werde er die Schönste auf der Welt finden. Der Dummling ging hin und kam an ein Gemach, worin alles von Gold und Edelsteinen schimmerte und flimmerte, aber statt einer schönen Frau saß ein garstiger Frosch mitten darin. Der Frosch rief ihm zu, »Umschling mich und versenk dich!« Er wollte aber nicht, da rief der Frosch zum zweiten und dritten Mal, »Umschling mich und versenk dich!« Da faßte der Dummling den Frosch und trug ihn herauf zu einem Teich und sprang mit ihm hinein. Kaum aber hatte das Wasser sie berührt, so hielt er die allerschönste Jungfrau in seinen Armen. Und sie stiegen heraus, und er führte sie vor seinen Vater, da war sie tausendmal schöner als die Frauen, die sich die andern Prinzen mitgebracht. Nun wäre das Reich wieder dem Dummling gewesen, aber die zwei lärmten und verlangten, der solle den Vorzug haben, dessen Frau bis zu einem Ring, der mitten im Saal festhing, springen könnte. Der König willigte auch endlich da rein. Die Frau des Ältesten konnte aber kaum halb so hoch hinaufkommen, die Frau des Zweiten kam ein wenig höher, aber die Frau des Dritten sprang bis in den Ring. Da mußten sie endlich zugeben, daß Dummling nach ihres Vaters Tod das Reich erben solle, und als der starb, ward er König